around that hat. When the

fucking criminal. We'll be right back.

47, the very best day when you absolutely, positively got to kill every motherfucker in the room. Except no substitutes. in einer Rumpa. Das war mir aber peinlich, aber wenn sie schön durchgefickt werden, das wäre nicht peinlich. Aber wenn sie dann schön auf der Pfotze furzen, so. Oh, das ist mir aber peinlich. Aber den Schwanz in den Mund zu nehmen, ist zu neiern. Das ist denen nicht peinlich. Schön abschlucken, die Pfotzen, ne? Och, das schmeckt so schlecht, schmeckt das doch gar nicht. Ja, ja, so sind die abgefuckt. Da wollen die mir was richtig voll asozial sein, weil ich das erzähle. Das ist doch die Wahrheit. Die lassen sich doch auf die ihre Tage an die Uhr. Die lassen sich. Uah, da kriegst du voll eine Frechreiz. Pills and reels, the thrills they yield until they kill a million brain cells. Something about those little pills and reels, the thrills they yield.